Kriege ich jetzt die Kätzchen oder nicht? Es tut mir sehr leid, ich gebe meine Katzen nicht zum Kochen her. Zum Dünsten. Ich gebe meine Katzen nicht zum Kochen her. Zum Dünsten. Ich will auch nicht, dass sie gedünstet werden. Okay. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, müssen auflegen. Ja, sie können auch auflegen. Nee, ich will ja Katzen. Ja, schön, da kaufen sie sich woanders Katzen. Ja, müssen sie auflegen. Ja, dann legen sie doch auf. Nee. Sie haben doch hier angerufen. Ja, ich will aber ja die Katzen. Ja, schön, wir haben aber keine Katzen zum Kochen. Dünsten. Ja, okay, geben Sie mir 10.000 Mark, dann gebe ich Ihnen die 3 Katzen zum Dünsten. Moment, ich frage meinen Chef. Hallo? Ja? Der Chef sagt nicht zu viel. Ja, dann tut's mir leid. Tschüss. Tschüss. Achtung, Betrieb Benetta. Panzer, ich begrüße Sie. Ja, Dach. Hört mal, Leute, was läuft denn da ab? Wo? Ja, hören Sie mal, ich habe hier die Leute bei mir auf dem Dach, die sind das Dach an Erneuern. Da ja. Kann doch kein Mensch schlafen. Wie? Was für ein Dach? Mein wo, Dach. Wo sind Sie denn? Hier bei mir zu Hause. Wie viele Leute sind denn, können Sie mit den, wohnen Sie unterm Dach? Richtig. Wie viel Leute können Sie mit denen sprechen? Warum? Oder was haben Sie überhaupt für ein Problem jetzt da? Ja, weil es hier so laut ist. Ja, lieber Jute, Mann, muss natürlich mit Backjocke Plätzchen, ne? Also wenn das Dach repariert wird, da wird halt gekloppt. Und sehr wahrscheinlich, je nachdem, wie die Pappe oder sonstige Sache, dass ich anhöre, hören Sie natürlich die Schritte. Ja, ja gut, aber ich... Können Sie das hören? Ja, ja, ja sicher. Die sind ja nicht mit der Zahnpasta am Arbeiten. Können Sie mal... Also, ja, hören Sie mal, können Sie die mal zurückpfeifen? Die sind ja am Durchdrehen da oben. Na, die reparieren das Dach, liebe Jottemann. Wenn die bis... Können... Bis 16 Uhr, bis 16 Uhr. Ja, aber das ist ja zu spät. Sie können arbeiten zwischen 13 und 13.30 Uhr, da mache ich nämlich Mittag. Hey, da können wir uns in dem Häutchen... Hören Sie mal, guter Mann, Sie müssen einfach nur uns der Express opdorn und dann lesen Sie uns, was im Mittelstand, was da dem alles geboten wird von dem Hennessy Eichel da in Berlin. Wir müssen arbeiten, die Geld muss er kommen. Ja, können wir denn so machen, dass ich hier, wir haben hier direkt in der Nähe das Hotel 4 Jahreszeiten, ja. Dass ich Ihnen die Rechnung schicke. Die sind doch um 16 Uhr weg. Ja, da ist es ja zu spät, ich brauche ja Mittagsruhe. Ja, so habe ich ja noch nie gehört. Passen Sie auf, wir machen das so, ich gehe jetzt gleich in das Hotel, melde mich an für 2 Wochen und dann gebe ich einen Ihrer Leute die Rechnung mit. Sieht das doch ja nicht, sonst hast du einen Bomb für Kopf. Du kannst von mir aus in ein Hotel gehen, du kannst noch jetzt inkaufen, du kannst von mir schon eine Kaninchenhaarmantel kaufen. Solange du das bezahlst, was habe ich schon damit zu tun? Ja gut, Sie sind doch hier mir auf das Dach gestiegen. Ja, das ist ein Auftrag hier von dem Mann, dem das Haus gehört. Und wenn du nun so unterm Dach wohnst, dann musst du das die paar Stunden auch ertragen, verstehst du? Ja. Du hast mit dem Problem an der Haut, dass du da in das Hotel gehst. Jank von mir sind ein Hotel oder sonst ja. Und lass mich in Ruhe mit den Rechnungen. Ich kann dir so viele Rechnungen legen, ich kriege halt ja nicht mehr auf der Reihe dann, verstehst du? Passen Sie auf, ich mach das so, ich gehe da rein und dann sind wir 2 quitt. Weißt du was? Ich komm vorbei, da kriegst du von mir dermaßen eine für den Kopf, damit sie Kölner dumm und Frittenbrot, du Idiot. Namen, ich wünsche guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Hallo. Es geht sich um Folgendes, und zwar rufe ich an wegen meinem Sohn, ja? Den Bolle. Ich hatte den am Freitagabend in den Zug gesetzt, nach Heidelberg, von Köln. Ich wollte mal im Prinzip fragen, wo der jetzt ist. Wo der ist? Wo der ist, ja. Wie meinen Sie das jetzt? Ich hatte den in den Zug gesetzt. Ja. Vorgestern. Ja. Ja, und ich wollte jetzt im Prinzip nachhören, wo der denn jetzt geblieben ist. Ihr Sohn? Ja, mein Sohn, der Bolle. Ja, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Wenn Sie den in Zug gesetzt haben, nehme ich doch mal an, ist er nach Heidelberg gefahren. Ja, ja, ich habe den in Zug nach Heidelberg gesetzt. Ja. Aber der steigt ja nicht eigenständig aus. Ja, wenn das vor 2 Tagen war, sitzt er doch jetzt nicht mehr in dem Zug. Der Zug, der ist dann aufs Rangiergleis gefahren worden und ist dann irgendwann wieder zurückgefahren. Ja, aber wo sitzt er denn dann jetzt?

Ich nehme mal an, Mangel ist das, ne? Eine Mangelerscheinung. Ja. Ist er mittlerweile wieder hell? Einen Moment jetzt. Ja. Sie sagen mir jetzt, es ist dunkel. Nein, ich frage Sie, ja, wie es bei Ihnen ist. Ich hänge in dieser Tonne. Ja, es ist hell draußen, ja. Ja, sehen Sie. Ja. Ja. Können Sie dann einen rausschicken? Einen Moment. Ich verstehe Sie jetzt nicht. Sie erzählen mal jetzt, was, das Kätzchen ist ohnmächtig. Und Sie sind mit dem Kätzchen in der Rutsche drin. Richtig. So. Und dann, ja, sind Sie auf die Rose raufgeklettert, oder wie? Moment. Ist ja doch, hallo. Ja, ist ja noch, es rührt sich kaum noch, ne? Ist ja Sauerstoffmangel, nehme ich mal an. Ist die Rutsche denn von Ihnen? Ne, ich weiß ja nicht, wenn Sie mir jetzt sagen, was da für eine Baustelle ist. Tut mir leid. Also ich weiß, wenn Sie mir nicht sagen können, wo Sie hängen. In der Rutsche. In der Rutsche, das weiß ich. Aber wo in der Rutsche? Sie müssen mir doch irgendwie, Sie haben doch gerade mit einem im Hintergrund erzählt. Da, ich habe versucht, mit dem Kätzchen zu reden. Ach, du, alles erledigt, alles in Ordnung. Ne? Jo, tschö, tschö, tschö. Hallo? Ja, was ist los? Wie, alles in Ordnung? Ich hänge hier in Ihrer Rutsche. Ja, wie? Sie können doch jetzt nicht mehr Kätzchen. Sie sind mit mir am Verzelle. Ja, ich habe ja nur geguckt, weil das ist ja ohnmächtig. Ist ja nicht ganz unwichtig, ne? Ging ja, ja um das Kätzchen. Nein, wenn Sie mir genau sagen, wo das ist, ich kann hier nicht sämtliche Baustelle erfahren. Wieso? Ja, wie? Wenn Sie mir doch nicht sagen, ich muss in eine Bunkern, wo ich hinfahre. Ja, ist groß. Ja, das ist ja nicht der Zweche, der Treppe runter oder abführen. Sie müssen mir schon erklären, wo das ist. Ja, wie verbleiben wir denn jetzt? Ja, wie verbleiben wir jetzt? Sie müssen mir doch, Sie müssen doch irgendwie einen Anhaltspunkt gehabt haben, wo Sie hingehen wollten. Ich hab das Kätzchen, ja, bin ich ja dem nachgelaufen. Ich ja weggelaufen. So, ne, ja, wir möchten Sie jetzt hier rüsseruppchen. Da möchten Sie ja die Rutsche rumgekommen sind. Da. Ja, bin ich ja auch. So, und dann sind Sie in die Rutsche reingerutscht, oder wie? Nein, ich bin in die Rutsche reingeklettert. Richtig. Richtig. So, und jetzt? Ja, frage ich Sie. Ich ja nicht bequem, ich ja unbequem. Also. Ja, das ist ja ein Problem, weiß ich nicht genau. Ja, was für ein Problem haben Sie dann? Dass ich hier in der Rutsche bin. Soll ich denn rausklettern? Ja, ist doch, ja, das würde ich machen. Ich kann ja rausklettern einfach. Ja, dann tun Sie das doch. Dann mache ich das einfach. Ja, tun Sie das auch. Ja, gut. Ne? Danke. Ja. Soll ich jetzt klettern? Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Hallo? Es geht sich um Folgendes, und zwar machen wir die 1-Million-Slotty-Show am Telefon. Ja, und? Ja, da sind Sie jetzt Kandidatin. Ach so. Ja? Ja. Ja, Moment, es geht jetzt mal los. Ich habe hier was vorbereitet. Moment. 1-Million-Slotty-Show. Slotty, Slotty, Slotty, gewinn ein bisschen vom Glück. Slotty, Slotty, Slotty, gewinn ein bisschen vom Glück. Ta ta ta ta, Slotty, Slotty, Slotty, und du bist dabei. Hallo? Ja, hallo. Gut, fangen wir an. Was ist die Hauptstadt von Deutschland? Berlin. Wollen Sie mich verarschen? Berlin? Moment. Was sagt uns das Signal? Richtig. Die erste Frage haben Sie richtig beantwortet. Es sind jetzt nur noch zwei. Ja? Ja. Moment, ich muss hier stoppen. Ja. So. Die zweite Frage ist, wer ist Formel 1 Weltmeister? Und, Michael Schumacher. Richtig. Richtig, richtig, richtig. Zweite Frage ist richtig. So, Musik aus. Die letzte und entscheidende Frage. Wer ist Herr Latz? Bitte? Herr Latz? Wer ist Herr Latz? Sie. Latz, was ist? Latz, L-A-T-Z. Wer ist Herr Latz? Kennen wir nicht. Moment, das Trauerjingle? Oh, leider, leider, verloren. Pech gehabt, ihr habt's nicht gewusst. Ja, so. Hallo? Gibt's doch nicht. Sonnenschule, schönen guten Tag. Ja, wir sind da gerade unterbrochen worden. Hier ist nochmal von der 1-Million-Slotty-Show. Ja, ich hab doch verloren. Was wollen Sie? Ja, Sie haben leider verloren. Ja. Was haben wir denn gewonnen? Haben wir Sonnenbankgutscheine jetzt? Ja, Sie haben 5 Mark gewonnen. Kein Sonnengutschein. Doch, für 5 Mark, im Wert von 5 Mark. Ja, und was mit meiner Frau, der Hilde? Na gut, dann haben Sie 10 Mark gewonnen. Ja, aber das ist ja schon zu wenig. Und der ist gültig bis 1 Uhr. Heute? Ja, heute. Ja, ist aber nicht mehr so viel Zeit. Ja, ja, von Wege. Wie verbleiben wir denn jetzt? Sie kommen bis 1 Uhr hier rein und bekommen 2 Gutscheine von mir. Und wenn nicht? Wenn nicht, dann haben Sie auch verloren. Benita. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo. Wer ist da? Hier ist Panzer. Es geht ja sich um Folgendes. Die sind ja immer noch am Kloppen. Um was für eine Baustelle handelt es sich? Wo sind wir da noch draußen? Ja, da wo wir vorgestern schon waren. Ich bin ja jetzt im Hotel. In der Sieberniestraße? Ja, ja. Oder wo sind Sie? Ja, ja, genau. Was? Ich bin auf der Autobahn, Sie müssen ein bisschen lauter sprechen. Ich bin ja jetzt im Hotel. Jetzt ist es so, dass ich noch kurz zu Hause war oder jetzt gerade bin, weil ich ein paar Sachen vergessen habe. Jetzt kommt meine Frau und meine Tochter und mein Sohn früher nach Haus. Moment, ich verstehe Sie gerade überhaupt nicht. Hier ist Dachdeckermeister Benita. Ja, richtig. Was haben Sie da mit einem Hotel jetzt am Hut? Ich bin ja im Moment im Hotel 4 Jahreszeiten, seit 2 Tagen. Wir hatten ja, wir hatten ja gesprochen. Wir hatten miteinander gesprochen? Ja, ich hatte ja schon mal angerufen vor 2 Tagen und Ihnen gesagt, dass ich das mit der Klopperei hier nicht aushalte und in das Hotel gehe. Wo wir das Dach oben gemacht haben, der mich da angerufen hat. Richtig. Und dann kalt wird in der Wohnung. Ja, genau. Ich bin ja jetzt im Hotel seit 2 Tagen. Da kriegen Sie ja noch die Rechnung drüber. Jetzt ist aber das Problem, dass meine Frau und meine beiden Kinder jetzt auch mit in das Hotel müssen. Nur, dass Sie nur, dass Sie Bescheid wissen, dass die Rechnung ein bisschen höher ausfällt als geplant. Glöste, du hast eine Rintintin. Warum? Was? Ich habe dir doch alles erzählt, dass ich mit der Rechnung oder mit deinem Hotel, habe ich doch überhaupt nichts mit am Hut. Ja, da bin ich doch seit 2 Tagen schon einquartiert. Wir machen doch die Dach, das ist doch morgen früh, soweit ich informiert bin, ist das doch abgeschlossen. Da sind wir doch fertig. Ja gut, aber dann kommt das Wochenende und da bleiben wir ja auch da. Hören Sie, hast du eigentlich eine Geflügelsalat hier jetzt oder musst du die Hühner noch fangen? Fickst du noch sauber? Was? Soll ich dir sagen, was ich hier für Probleme habe, dass ich mit dir die Jörte überhaupt telefoniere? Ja. Wir sind 3 Lehrjunge, die sind so doof, denen musst du noch erzählen, dass sie für die Telefonate die Hörer abnehmen müssen. 7 von meinen Angestellten sind krank. Ich fahre hier den ganzen Tag über der Autobahn, um die Baustelle, wo wir am Werke sind, aufzuklappen. Dann rufst du mich an, dass ich für dich und den Tochter Hotel bezahle. Ja, ja, gut. Ich war seit 10 Jahren selber nicht mehr im Hotel. Ja, ja, gut, aber... Ja, bezahle doch selber. Es ist aber so laut hier, guter Mann, das haben wir doch... Sie haben ich ja nichts mit am Hut. Sie haben doch... Wenn du mich da mal anrufst, dann komme ich vorbei, dann kriegst du ihn auf den Kopf der Busse 2 Paar Schuhe zum Bremsen, ja, aber... du Idiot. Jacqueline Wegener, hallo? Panzer, ich begrüße Sie. Hallo? Es geht sich um Folgendes, und zwar, Sie sind doch die Frau aus der Zeitung, aus der Tageszeitung. Ja. Ja, ich habe Ihr Bild gesehen und ausgeschnitten und vergrößert und ich finde Sie gut. Mhm, ja, das ist ja sehr nett. Ja, jetzt ich frage halt, wie wir da verbleiben, ob wir da was einstielen können. Was heißt das? Ja, ich bin ja Solo, ne? Ja, ich habe ja die... es ist hier mein Beruf. Ich mache diese Bilder nicht, um irgendwie Männer kennenzulernen. Ja, ja, gut, aber jetzt ist es nun mal zu spät. Ich habe Ihre Nummer rausbekommen. Und die Frage ist, wann wir das erste Treffen ansetzen? Also das können Sie gerade vergessen. Also das mache ich schon mal gar nicht. Also wieso? Sie können ja Sie einfach anrufen und sagen, Sie haben sich für mich entschieden. Da möchte ich ja auch noch ein Wörtchen mitsprechen, ne? Wieso? Ja, mein Gott, also ich bin ja auch nicht, also ich bin zum Beispiel nicht Solo. Also, ja, haben Sie einen Mann oder was? Das ist doch völlig gleich. Das hat Sie gar nicht zu interessieren, was ich habe. Was macht ihr denn beruflich? Ich? Nee, der Mann.

Ja, Cobra 12. Wo ist das her? Da kommt in meinem Fernsehen. Alarm ja, für Cobra 12. Habe ich schon mal gelesen, habe ich auch schon mal gesehen. Richtig. Da du dein Name mal gegen die Wand fährst, so mit 70. Nee, nee. Und dich, sag ich mal, vorher aus dem Auto abrollst. Nee, nee. Was? Da bin ich zu steif für. Ja. Was? Ja, er sagt, er könnte das machen. Ja, der macht das. Was? Anzünden. Hör mal, bist du feuerempfindlich oder können wir dich auch so ein bisschen in Brand stecken, während du dich abrollst? Das, jetzt sagst du wieder, na ja, ja, er macht das. Machst du das? Nein, ich mache überhaupt nichts mehr. Ja, Moment. Ich bin Rentner. Moment. Der macht das. Siehst du, ich wusste doch, ist das eigentlich ein Blatt? Ne? Da tut der, wir zünden ihn an und dann abrollen, aus dem Daimler. Hör mal, du hast den Job. Bitte? Du hast den Job. Herzlichen Glückwunsch. Dann sehen wir uns nach dem Urlaub. Nach dem Urlaub. Ich freue mich. Ja, ciao, ne? Tschö. Stadler, hallo. Panzer, ich begrüße Sie. Hallo, Frau Stadler. Guten Tag. Und zwar geht es sich um Folgendes. Ich bin ja von diesem Rallye-Komitee und ich rufe jetzt an wegen der Streckenführung. Was für Rallye-Komitee? Sie wohnen doch in diesem Haus. In unserem Haus, ja. Richtig, genau. Jetzt bin ich gerade dabei, hier die Route auszuarbeiten für diese Rallye Falls-Dakar. Und jetzt haben wir festgestellt, dass die bei Ihnen durch den Garten geht, nur dass Sie da Bescheid wissen. Ich verstehe jetzt nur noch Bahnhof, also die Paris-Dakar heißt es doch. Ja, das ist jetzt umgeändert worden. Und zwar heißt das jetzt Falls-Dakar. Falls-Dakar, ich weiß nicht, was von... Und die Streckenführung, die geht bei Ihnen durch den Garten hinten. Bei uns durch die Garde? Richtig. Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen, muss ich mal sagen. Ja doch, ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen, weil Sie haben ja, Sie haben auch noch 10 Tage Zeit. Sie erwischen mich jetzt doch, also ich warte, bis mein Mann nach Hause kommt, wenn Sie vielleicht später nochmal anrufen können. Alter, da ist es ja zu spät. Sie haben noch... Ich habe doch gesagt, 10 Tage. Ja, 10 Tage, bis dahin müssen wir den Umbau gemacht haben. Was muss denn da umgebaut werden? Und zwar kommt ja der Graben bei Ihnen im Garten rein. Da kommt ein 3 Meter tiefer Graben rein. Ach Gott! Wo die mit den Motorrädern durchbrausen. Mit dem, also. Und dann wird alles platt gemacht, ne? Ach. Ich wollte Ihnen das nur mitteilen, dass Sie Bescheid wissen, dass... Nennen Sie mal, wie war Ihr Name nochmal? Panzer vom Komitee Falls-Dakar. Herr Panzer, ich habe gerade in Garde, ich war gerade noch bei Ikea und habe Sache gekauft für die Garde. Sie können mir jetzt nicht anrufen, dass du was... Rufen Sie mich doch am besten halt oben nochmal an, ja, nee, dass mein Mann daheim, dann machen Sie das mit dem aus. Weil nee, dann ist es ja zu spät. Ich muss das ja jetzt der Zentrale melden. Dann kann ich auf jeden Fall sagen, dass Sie grünes Licht gegeben haben. Wollen Sie mich jetzt verarschen? Nee, Sie Herr haben Panzer. Ja, Sie haben mir doch gerade grünes Licht gegeben für die Sprungschanze. Herr Panzer, unser Haus, das ist, wir sind doch nur Mieter. Ja, Sie ja. können doch nicht im Garten 3 Meter gerade machen, irgendwelche Motorräder, die dort durchfahren sollen. Ja, junge Frau, das ist ein Rennen, ein internationales. Also da können langsam? Sie sich doch nicht querstellen mit Ihren Kleingarten. Also ich, oh Gott, aber warum hat uns keiner vorher was gesagt? Ja, ich rufe doch jetzt an, ich sag Ihnen doch jetzt Bescheid. Das gibt's doch nicht. An wen sollen wir denn die Rechnung faxen? Wie müssen wir da noch was bezahlen? Ja sicher, das kostet, wissen Sie, was das kostet? Das ist, oh ja, ihr, Gott, das ist ja Ihr Anteil. Das wird so 5.000-6.000 Euro kosten. Ich sag Ihnen jetzt nur eins. Ja. Um 5 Uhr kommt mein Mann aus dem Büro. Der schafft einen Bechtel für die Stadtverwaltung. Ja. Und er hätte ja schon mal irgendwas hören müssen von Falls-Dakar. Da habe ich noch nie was von gehört. Ja. Und ich sage Ihnen nur eins. Wenn die Bagger kommen heute Abend, ja, werde ich die höchstpersönlich fortschicken. Ja, ich hab keinen Bock, dass dort 3 Meter Grave in unserem Garten gezogen wird und der Vermieter weiß nicht Bescheid und Falls-Dakar ist euch noch nie gehört und ja, ich sage Ihnen mal eins, aber es passiert überhaupt gar nichts bei uns im Garten. Aber Sie haben doch grünes Licht gegeben. Ich habe überhaupt nichts gegeben. Ja, ich habe überhaupt nichts gegeben und dieses Telefongespräch wird nie stattgefunden. Ja, auf Wiederhören. Ja, guten Tag. Panzer, ich begrüße Sie. Es geht sich um Folgendes. Und zwar rufe ich an wegen dem Ford Ka. Ja. So, und ich möchte jetzt eigentlich zur Arbeit kommen. Ja. So, jetzt habe ich mich aber eben beim Duschen auf die Zahnpasta, auf den Zahnpasta-Spender draufgesetzt. Ja. Jetzt kann ich mich natürlich nicht hinsetzen. Ja, sind Sie männlich oder weiblich? Ja, männlich. Männlich, ja, dann ist das ein Fall für einen Urologen, denke ich mal. Aber nicht für Notfallprogramm 5K, wenn Sie sich auf den Spender draufsetzen. Ja, aber und wie komme ich jetzt zur Arbeit? Ja, wie gesagt, am besten auf der Trage im Rettungswagen. Also die holen die kompletten den Zahnpasta-Spender raus? Ja. Und die Zahnbürste? Mit allem drum und dran. Und danach können Sie wieder wunderbar in Ihrem Ford Ka sitzen und dem Sonnenuntergang entgegenfahren. Ja, vielen Dank. Ja, dann wünscht Ihnen denn die Ford Werke auch einen schönen guten Morgen, denn. Das war ein blöder Mann, oder? Der weiß, was der gerade gesagt hat. Der hätte sich hingesetzt und hätte sich auf den Zahnspender draufgesetzt. Er hätte jetzt die Zahnbürste mit dem Spender im Arsch. Was er damit machen würde. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Fortwerke. Ich bin es wieder. Ja. Hören Sie mal, ich kann da nicht anrufen. Tja, da habe ich keinen Einfluss drauf, wenn Sie da nicht anrufen können. Können Sie da nicht einen rausschicken? Hä? Können Sie da nicht einen rausschicken? Ja, dann geben Sie mir mal Ihre Adresse, da schicke ich Ihnen den Rettungsdienst der Stadt Köln zu Ihnen. Ja, aber dann was ist ja auch so peinlich. Die Herren, die fragen bestimmt, von welcher Firma die Zahnbürste ist. Ist die von Dental oder... Oder ist sie mit beweglichem Schwingkopf? Ich werde die bestimmt jetzt nicht anmachen, Leute. Ja, dann machen wir mal an. Nee. Lieber nicht. Na, wieso? Ist das keine elektrische Zahnbürste? Sie erzählen einen Quatsch. Ist das keine elektrische Zahnbürste? Leck mich an den Tisch. Ich lasse lieber aus. Lassen Sie lieber aus, wieso? Ja, nee, Leute. Wieso, das ist doch, ist das jetzt eine elektrische Zahnbürste von Dr. Best oder eine von Dental? Die ist mit Akku. Also, ich rufe jetzt mal den Rettungsdienst an, ja? Ja, danke. Tschüss. Ministerium, guten Morgen. Panzer, ich begrüße Sie. Es geht sich um Folgendes, und zwar haben Sie auch so eine Art Notdienst? In welcher Form meinen Sie das? Ist ja das Gesundheitsministerium. Richtig. Ja, dass wir sagen, wir bräuchten da dringend jemanden für so eine Art Wundbehandlung jetzt. Nee, da müssen Sie das Gesundheitsamt anrufen oder einen Arzt oder ein Krankenhaus. Wir sind ein Ministerium, wir haben keine Ärzte. Das Problem ist, dass das nicht offiziell laufen kann. Wenn Sie jemanden zur Wundbehandlung brauchen, müssen Sie die 112 anrufen. Dann kommt ein Notarzt zu Ihnen und dann werden Sie sofort behandelt. Ja, das Problem ist aber, dann wird das ja, sag ich mal, offiziell, ne? Ja, richtig. Mach mal weiter da! Und das Dumme ist halt, dass sie dann oft eben auch Polizei mit einschalten, ne? Tja. Können Sie denn ein bisschen Schmerzmittel, sag ich mal, ordern? Nee, gar nichts. Was machen wir denn jetzt mit dem? Ja, dann lassen Sie doch sein. Was? Ja, wenn die Haut aufscheuert, dann lassen Sie es sein. Was? Damit sie nicht weiter aufscheuert, die Haut. Ja, der will das aber ja. Sie sind doch dafür verantwortlich, was Sie jetzt machen, nicht ich. Ja schon, aber der will das ja im Prinzip. Dann machen Sie halt nicht weiter, ob er es will oder nicht will. Ja, das Problem ist, dass der das dann mit mir macht, ne? Tja. Und jetzt sag ich mal, solange ich hier jetzt noch so ein bisschen Chef bin, geht das. Ja. Mach weiter ja mit denen! Können Sie denn rauskommen? Hören Sie mal, ich bin hier Pförtner. Ja, richtig. Und nichts anderes. Dass Sie, sagen wir mal, ich kann hier keinen rausschicken und ja nichts. Rufen Sie die Polizei oder rufen Sie einen Krankenwagen an. Da kriegen wir ja Ärger im Prinzip. Der andere Pech hat. Ja, was mache ich denn hier? Ich bin da jetzt ein bisschen in der Zwickmühle, ne? Ja, sehen Sie zu, dazu aufhören, geben Sie mir ein bisschen Puder oder was, weiß ich was, und dann hat es sich. Ja, muss ich dem... Ja, Puder ist, glaube ich, nicht schlecht. Ja. Muss ich das denn komplett verteilen? Was weiß ich doch nicht, ich weiß doch nicht, wie der Mann aussieht. Ja, ich bin keine Art. Das Problem ist halt, wir sind schon 2-3 Stündchen dran, ne?

dass wir Sie beim Badentreffen nicht mehr ins Programm aufnehmen können und somit hat sich für uns der Fall erledigt. Ja? Ja. Ja. Ja. Also ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag, ja? Tschö. Kannewurf? Panzer, ich begrüße Sie. Ja. Bin ich jetzt im Lady Fitness Park? Ja. Es geht sich um Folgendes. Meine Tochter hat ein Vorstellungsgespräch bei der Polizeischule. Ja. So, jetzt muss die ein bisschen fitter werden. Ja. Um was abnehmen. Ja. Kann die einfach so zu Ihnen reinkommen? Ja. Das Vorstellungsgespräch ist im Prinzip in einer Woche. Ja. So. Und aber in einer Woche können wir sie nicht abnehmen lassen. Das sind und zwar sind das 40 Kilo. Ja, sie machen die jeden in der Woche 40 Kilo abgenommen. Lieber Mann, so geht das nicht. Wie, haben Sie da keine speziellen Trainingsprogramme? Wollen Sie mich verarschen jetzt? Nee, wir haben ja da ein richtiges Problem. Ja, aber Sie können nicht irgendwo 40 Kilo in einer Woche abnehmen. Sie meinen, gehen ins Fitnessstudio und dann kann die irgendwo 40 Kilo in einer Woche abnehmen. Warum? Warum? Weil das nicht geht. Ja, und da muss ich doch irgendwas machen lassen. Selbstverständlich lässt sich da was machen, aber nicht so in dieser Art. Das mir sagen hier, Sie lassen die da aufs Laufband und... Ja, die kann bei uns trainieren, aber 40, wenn die nächste Woche Vorstellungsgespräch bei der Polizei hat, dann kann die keine 40 Kilo abnehmen in einer Woche. Ja, dann müssen Sie die mal richtig rannehmen. Ja. Sekunde, da kommt gerade meine Frau. Ja. Hilde, der Mann sagt, das wäre schwierig. Der sagt, das wäre schwierig. Ja. Junger Mann. Ich weiß, wahrscheinlich sind Sie vom Fernsehen oder wo mich verarschen oder sowas. Wie ist es denn mit der Hälfte? Was mit der Hälfte? Kommen Sie mit Ihrer Tochter vorbei. Ich möchte Sie gerne mal kennenlernen. Das mir sagen 20 Kilo. Können wir uns darauf einigen? Nein, da können wir uns nicht einigen darauf. Sekunde. Hilde! 20 ist auch nicht drin. 20 ist auch nicht drin. Ja, ich kann da nicht noch mehr runtergehen. Ich kann da nicht noch mehr runtergehen. Ja. Ja, aber was soll ich denn machen? Dann muss die halt eine Woche nichts essen. Ja. Junger Mann, passen Sie auf, mein letztes Angebot. Ihr letztes Angebot? 15 Kilo. 15 Kilo. Und den Rest machen wir hier. Den Rest machen wir hier. Wissen Sie was, wenn meine Susi kommt morgen mit ihrer Tochter vorbei, ich möchte sie gerne mal kennenlernen. Ja, aber 15? Gehen wir mal in einer Woche, sagen wir mal, bei der ersten Woche, wenn wir richtig so hernehmen, dann schaffen wir zwei. Bitte? Ja, zwei. Sekunde. Hilde! Zwei! Aua! Brauchst du mir da nichts nachzuwerfen, ich kann da auch nichts dafür. Ja, ich rede mit dem Mann. Junger Mann, ja. Um den lieben Frieden willen, 7 Kilo. Nein. Bitte? Das schaffen wir nicht. Wie verbleiben wir? Wir kommen rein. Sie kommen morgen mit Ihrer Tochter. Ich muss Sie unbedingt kennenlernen. Ja, hallo. Ja, nee, das ist mir einfach zu laut. Bitte? Ja, hier ist Panzer. Ja, bitte? Ich wohne jetzt im Haus nebenan. Ja. Ich bin neu eingezogen. Ja. Ja, ich ruf an wegen der Lärmbelästigung. Lärmbelästigung? Ja. Ja. Können Sie ein bisschen leiser sein? Leiser? Ja. Wofür? War das der Musik zu laut, das Fernsehen zu laut oder was hat der Junge? Mein Neffe ist am Schlafen. Kind am Schlafen? Ist doch zu früh für zu schlafen. Wie alt ist das Kind da? 2 Monate. 2 Monate? Ja. Ja. Und? Ja, das geht nicht. Ist das Kind da nicht müde, dass das nicht schläft? So laut ist es doch nicht. Ja, heute geht es, aber normal ist das viel zu laut. Ja, laut, musst du... Ne, sonst muss ich die Polizei rufen. Ja, warum die Polizei? Die haben andere Sachen für zu tun. Ist doch ja nicht zu laut, hey. Was willst du? Zu laut ist das doch ja. Ja, heute nicht, aber sonst. Sonst? Ja. Ja, dann musst du sonst anrufen, wenn es zu laut ist. Warum? Ja. Und? Ja, Polizei. Ja, da komm ich einfach rüber, du kannst doch rüber, da trenne ich die und obwuderin, lass bloß die Polizei da. Ja, das Kind muss schlafen. Ja, du Jäger, das ist doch nicht so laut. Was hast du dann? Sonst, wenn es laut ist, dann rufst du nicht an. Und jetzt, wo leise ist, dann rufst du an. Hast du eine Ratsch im Kappes? Meine Frau ist auch schon am Meckern. Ja, schick die Frau, such deine Frau Arbeit, kaputt zu kommen. Hören Sie mal, ich glaube, ich rufe jetzt besser die Polizei. Polizei, der Kaste Klöwe, da komm ich rüber, dann hast du 6 Wochen Hennessy und Milowitsch gehabt an einem Stück. Sie sind jetzt gewarnt. Ja. Wenn ich noch einen Ton höre, direkt hier Rapazap, Polizei. Pass bloß ab, du. Da muss ich nicht hier hintrecken. Kurz ja da, ohne bleiben da, wohl leise. Das hat doch damit nichts zu tun. Bei Ihnen ist es sonst zu laut. Ja, aber jetzt ist es doch nicht laut. Ja, oder ist es jetzt laut? Ja, es geht. Verstehst du? Noch einmal und die Polizei ist da, Freundchen. Ja, und da ruft doch die Polizei, da komm ich rüber, da kannst du rüber, da geht am Jahre mit dir. Essel da. Panzer, ich begrüße Sie. Und zwar sind Sie doch der Dachdecker Heini. Der Dachdecker Heini? Ja, und zwar geht es sich um Folgendes. Ich habe so einen Thomas Anders Fanclub. Leck mich am Arsch. Jetzt habe ich mir überlegt, dass Sie mit farbigen Dachziegeln im Prinzip auf mein Dach schreiben. Farbige Dachziegeln. Ja, können Sie die nicht. Die sind alle schwarz. Ja, aber ich brauche den Schriftzug I love Thomas. Das haben wir nicht. Wir sind ja keine Zirkusfeinde, ich an der Dachdeckerbetrieb. Ja, das sieht halt so. Ich komme doch in den Taxi rein und schicke einfach wegen den amtlich wahren Geschäfte zu. Was ja, wollen Sie von mir? Ja, habe ich Ihnen doch gerade erklärt. Ich, ja, dann erklären Sie mir nochmal. Ich brauche einen Schriftzug auf meinem. Warte mal gerade mit dem Fax. Ich brauche einen Schriftzug ach, auf meinem. Leck mich doch am Arsch. Auf meinem Dach. Ein Schriftzug. I love Thomas. Hör uns, klebt dir der Schriftzug mit Zebra-Beige oder sonst hin auf der Stirn, du Arschloch, und lass mich in Ruhe. Benita. Ja, wir sind gerade unterbrochen worden, Herr Benita. Hören Sie mal. Ja. Warum gehen Sie mir eigentlich so auf den Zeiger? Was wollen Sie von mir? Mal ganz im Ernst, was ja, wollen Sie von mir? Wollen Sie wirklich einen Auftrag? Ja, sicher, deshalb rufe ich ja an. Ja, aber wir haben doch keine bunten Dachziegeln. Wir leben doch nicht in Legoland. Ja, aber Sie müssen doch irgendwie rote Ziegel haben. Ja, woher damit? Ich setze mich in der Mittagspause, wo ich sowieso nichts zu fressen kriege. Oder hin und mal die rot an. Können Sie mir denn wenigstens einen Lehrling rausschicken? Ja, was soll der denn bei dir? Wir haben keine rote Dachziegel. Wir haben nur schwarze. Das schwarze Teerpapp ist eine schwarze Ziegel ja. Und dann wird auch schwarz versilbt. Ja, aber wir müssen doch da jetzt irgendwie verbleiben. Mann, da jankt doch jeden über in der alte Hose jetzt Sprühsahne, und denkst du, wo wir Dach sprühe, du Knallidiot. Benita. Ja, ihr Spanzer. Können Sie, Herr Benita, können Sie denn nicht einfach die roten Ziegelchen hier mitbringen zu mir? Ich habe keine rote Ziegele. Ja, aber die können Sie doch mitbringen. Ja, wie soll ich denn rote Ziegele mitbringen, wenn ich sie nicht habe? Ja, dass Sie die einfach einladen und vorbeibringen. Sonst würde ich eigentlich die Weisheitszähne um auf die Tube oder was ist mit dir los? Wie soll ich dann rote Ziegel einladen, wenn ich keinen habe? Ich habe ja keine Zauberei im Keller. Ja, aber dann können Sie doch mitbringen einfach. Ja, kann. Ich mache nächste Woche noch einen Dachdecker-Imbiss auf. Da kannst du hier Teerpappen-Ragout kaufen oder geschnetzeltes aus Flammen-Ragout. Ja, aber der Thomas hat doch gebucht da. Ach, hör mal doch hoch mit dem Thomas. Ja. Der kannst du hier vor der Fritteuse stellen. Da kann der die Spieße heiß jodeln, der Idiot. Und das Arschloch von Dieter Bohlen, den dummen Fritteuse, dann kommt er mit angeklebter Flanellhose wieder raus. Und jetzt lass mich wegen arbeiten. Sabo, hallo? Panzer, ich begrüße Sie. Panzer? Ich begrüße Sie, Herr Sabo. Ja, gut, dass Sie anrufen, Panzer. Ich habe einen neuen Auftrag für Sie, Herr Sabo. Und einen Auftrag, Herr Panzer? Wie interessant, mal was ganz Neues von Ihnen. Herr Sabo, haben Sie was getrunken oder warum? Lassen Sie mich raten. Sie wollen das Geschlechtsteil von Dieter Bohlen in Übergröße für Ihren Garten, weil er hat ein Buch geschrieben. Richtig, ja, Panzer? Eigentlich rief ich wegen Silvester an, aber das ist auch eine gute Idee. Vielleicht können wir da einen Doppelauftrag draus machen. Selbstverständlich, Panzerlein. Ich glaube aber, das wird nichts mit dem Auftrag, Panzerlein, weil die Schlinge ist sich am Zuziehen. Bitte? Ich habe mir sämtliche Telefon von Bücher von Deutschland besorgt und irgendwann werde ich sie kriegen, Panzerlein. Was? Wissen Sie, dass sich die Schlinge zuzieht um Ihren Hals? Aber Herr Sabo, ich... Nix, Sabo! Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen mich nicht mehr anrufen. Was ja. Glauben Sie, was ich den ganzen Tag zu tun habe? Glauben Sie, ich warte noch auf Ihren dummen Anrufen, Ihren dummen Anrufen von Ihren dummen Aufträgen? Ja, aber... Panzerlein? Letzte Warnung. Ich bin schwer am Gucken, dass ich Sie am Arsch bekomme. Wissen Sie, was ich meine? Am ja. Arsch. Ja, aber Herr Sabo, ich wollte doch prinzip nur einen Auftrag. Das wollen Sie immer nur einen Auftrag? Okay, sagen Sie mir nochmal ganz genau die Lieferadresse. Ja. Sagen aber, Sie mir die Lieferadresse. Aber das haben wir doch nun schon mehrfach durchgesprochen, Herr Sabo. Was haben wir durchgesprochen, Panzer? Ja, dass ich habe im Prinzip keinen festen Wohnsitz in dem Sinne. Aber Sie müssen doch irgendwo, sagen wir mal, einkaufen oder vielleicht irgendwo bekannt sein, Panzer. Aber ich bin gerne bereit, auch eine größere Anreise auf mich zu nehmen für besondere Kunden. Herr Sabo, dann... Sie mir einfach nur, wo ich Sie finden kann, Panzerlein. Und wir werden einen schönen Termin machen. Ich wollte doch nur letztlich einen Auftrag an Sie aufgeben. Ist das denn so schwierig für Sie? Ich dachte... Sie erzählen mir immer... Sie terrorisieren... Das ist Panzer, Sie rufen mich an mit irgendwelchen Scheißdreck und halten mich von meiner richtigen Arbeit ab. Ja, verstehen Sie nicht, Sie sind ein Telefonterrorist und ich habe genug Ausschluss dabei. Das ist das letzte Mal, dass ich Ihnen das gütig sage. Ja, aber... Ja. Und wenn es nicht so sein sollte, Herr Panzer, ja. Dann gnade Ihnen und jedem Ihrer Knochen Gott. Auf Wiedersehen, nie mehr hören.